ARD. Tagelang schon der Regen über der Stadt und die Spaziergänger im Park mit ihren Hunden. Die Mütter mit ihren Kinderwagen eilen dahin und dann tropfenden Geäst der Winterbäume. Blicklos für den grünen Kuppelhut des Schlosses und seiner steilragenden Feder, der schmalen Goldgestalt Fortunas. Blicklos auch für die klaren Formen des barocken Gartens, der hinausschwingt in die weite Parklandschaft. Und ich stehe vor der wegbreiten Pfütze und im Rücken das Schloss. Und vor mir die Lindenallee mit ihren zu Krüppeln gestutzten Ästen. Und in der Ferne das Belvedere, der vielzimmerige Ausguck der sommerresidierenden Hohenzollern. Und durch den fadenscheinigen Vorhang des Regens tritt da der Schemen einer alten Zeit. In Kniehosen und seidenen Strümpfen und Fräcken mit langen Schößen. In weich fallenden Kleidern, geschmückten Dekolletés und Frisuren à la Greck. Erscheint eine biedermeierliche Gesellschaft, leuchtend in hellem Blau und starkem Rot, wandelt zur Musik eines unsichtbaren Orchesters und im Schloss öffnet sich eine Tür und eine Frau im Trenchcoat ruft nach Karl-Heinz, der unsichtbar bleibt und die Vergangenheit erstarrt. Verkleinert sich zum königlich-preußischen Krimskram des Museumsshops im Charlottenburger Schloss. Wie ein Nagelschmied immer am Feuer. Der klassizistische Bildhauer Christian Daniel Rauch. Feature von Sibylle Tamin. Gleich neben dem Schloss, vor Schinkels Pavillon, hoch oben auf granitenen Säulen, balancieren die Rauchschen Erfolgsmodelle, die beiden Viktorien. Nicht als Siegesgöttinnen, vielmehr engelgleich sollten sie niederschweben hin zum kleinen dorischen Tempel, der in mattem Sandsteinrot zwischen den Eiben liegt. Schützend nach des Königs Wunsch sollten sie die Flügel breiten über Mausoleum, das jetzt geschlossen ist im Winter. Und so verschlossen bleibt, was ihn berühmt gemacht hat über Nacht, den Künstler Christian Daniel Rauch, was ihn zum gefragten, meistbeschäftigten Bildhauer Deutschlands werden ließ. Mit 400 Werken und einige noch immer präsent, während er als Person seit langem dahinter verschwunden ist. Als Rauch der Künstler erscheint, ist Napoleon gerade dabei, Europa in Besitz zu nehmen. Im Herbst 1806 reitet er ein in Berlin. Preußen hat bei Jena und Auerstedt mit der Schlacht die Hälfte seines Gebietes und seinen Ruf verloren. Respekt vor seiner militärischen Stärke musste vorerst niemand haben. Preußen wird besetzt. Und Napoleon Gastgeber König Friedrich Wilhelms III. Und seiner Frau Königin Luise. Wir sind eingeschlafen auf den Lorbeeren Friedrichs des Großen, sagt sie. Und nur um Gottes Willen keinen schändlichen Frieden. Und der Empereur küsst ihre Hand, findet ihren Charme bezaubernd und wird ihren Wunsch überhören. Als Rauch 1777 in Arolsen geboren wird, ist die Grafschaft Waldeck-Pyrmont gerade erst 60 Jahre Fürstentum. Rauchs Vater ist Kammerlakai am kleinen, aber ehrgeizigen Hof des Fürsten, dessen Vorfahr seine Standeserhöhung mit einem Schloss nach dem Vorbild von Versailles sichtbar machen wollte und das unvollendet jetzt auf einem millionenhohen Schuldenberg wankt. Der Fürst ist unbekümmert. Er ist ein Freund der Künste, ein Sammler von Gemälden und Skulpturen, die der junge Rauch fast täglich sieht. Mit 13 weiß er, was er werden will. Bildhauer. Seine Schulbildung ist abgeschlossen mit so dürftigem Ergebnis, dass er lebenslang darunter leiden wird. Beim fürstlichen Landbaumeister bekommt er Zeichenunterricht. Beim Hofbildhauer in Kassel geht er in die Lehre. Doch er will hinaus. So schnell wie möglich in die Welt. Nach Paris, nach Rom. Da stirbt der Vater. Und wenig später der ältere Bruder. Rauch ist an der Reihe, für Mutter und Geschwister zu sorgen und beginnt, wie Vater und Bruder, als Kammerlakai. Er tritt in den Dienst der jungen Königin Luise, geht mit dem Königspaar auf Reisen, bedient europäische Potentaten und erhält schon mal ein Trinkgeld, 40 Dukaten von Zar Alexander I. für gute Dienste. Rauch beobachtet und lernt. Was er in dieser Zeit aufnimmt, wird Grundlage seines späteren Auftretens und seiner Hoffähigkeit werden. Aber das sieht er nicht, kann es noch nicht sehen und ist unglücklich, abgeschnitten von dem, was ihm lebenswichtig ist. Er jammert, dieser 20-jährige Kammerdiener jammert über sein falsch vergehenes Leben. Jammert, bis sein Jammer in die oberen Etagen dringt, bis man ihn hört und er hört und er Schadus Schüler wird. Johann Gottfried Schadu, Direktor der Berliner Akademie der Künste und Hofbildhauer, entdeckt Talent bei Rauch, verwendet sich für ihn beim König und da sitzt Rauch schließlich im Reisewagen des Grafen Sandretzky, ein kleines preußisch-königliches Stipendium im Gepäck und vor sich eine 6-jährige Studienzeit in Italien. Ohne die Studien in Italien ist Rauch nicht denkbar. Er ist kein Theoretiker und kein guter Zeichner. Rauch braucht den Raum und braucht das Berührbare. Er muss mit der Antike in Berührung kommen, körperlich, um sie aufzunehmen und am Ende assimilieren zu können. Die Grundlage zu ihrem Verständnis, die historische und mythologische Kenntnis der Antike, vermitteln ihm Humboldt und dessen gebildete Freunde, Altertumsforscher und Archäologen. Das Praktische sieht er bei Thorwaldsen, der nebenan in der Casa Buti wohnt. Der einzige Weg für uns groß, ja wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten, sagt Winkelmann. Und Thorwaldsen tut genau das. Er hat gerade mit einer Jason-Skulptur Furore gemacht. Streng, kühl, harmonisch, edle Einfalt, stille Größe. Aus dem revolutionären Ausbruch, aus Unmündigkeit und Unfreiheit, aus dem Aufruhr der Gedanken und Gemüter hatte sich die neue Zeit mit einem neuen Bild von Menschen erhoben. Im Rückgriff auf die Antike sollte die Gegenwart verändert werden, auch mit Hilfe der Kunst. Rauch besucht Thorwaldsen fast täglich im Atelier. Was er dort sieht, ist nicht sinnliche Schönheit in formaler Vollendung, es ist das in sich versammelte zeitgenössische Ich in antiker Form. Rauch studiert Thorwaldsen, wodurch ich ihm mein Lebensglück verdanke, und wird ihn schließlich hinter sich lassen. Ein kleines Porträt aus der frühen Zeit in Rom zeigt einen jungen Mann mit schmalem, feinem Gesicht und dunklen Locken und fast wild entschlossenen Augen, in Samt- und Spitzenkragen, edel und elegant. In höfischem Outfit präsentiert sich Rauch, und das wird lebenslang so bleiben. Neben Schadow mit der ewigen Schildkappe und dem ausgebeulten Mantel wird Rauch im gelbseidenen Rock und wohlgepflegtem weißen Haar zu einem Gott des Biedermeier werden. 12 Jahre wird er in Italien leben, und als er das erste Mal zurückkehrt nach Berlin, ist das Sprungbrett für ihn aufgestellt. Aus der Anonymität der römischen Künstlerkolonie zum meistbeschäftigten Bildhauer Deutschlands. Ohne Humboldt wäre der Bildhauer Rauch vielleicht nie in den Blick der Macht geraten. Ohne Humboldt wäre er womöglich in Roms Künstlerkolonie stecken geblieben. Einer unter den begabten, hoffnungsvollen Künstlern zwischen Tinita, Dei Monti und der Casa Buti. Wäre dort bei frugalen Gerichten gemeinsam mit der Wirtin alt geworden. Aber Rauch hat Glück. Er ist ein Glückskind. Sein Aufstieg als Künstler ist eine Erfolgsgeschichte. Er kommt, wie der Protagonist im Märchen, stets zur rechten Zeit, zum rechten Ort und weiß das Richtige zu tun. Selbst was sich als Unglück gibt, wendet sich bald darauf zum Glück. Rauchs künstlerischer Erfolg hält lebenslang. Er wird ihm nicht geschenkt, aber er wankt auch nicht. So wenig wie der Künstler, Rauch. Arbeit ist sein Leben, nicht sonst. Keine Liebe, keine Lebenslust und schließlich auch kein Verlangen mehr danach. Nichts, was er tut, geschieht mit leichter Hand. Auch wenn seine Produktivität gewaltig ist, seine gesellschaftlichen Auftritte zahlreich sind und wie selbstverständlich auf dem Parkett der Mächtigen stattfinden. Alles bleibt ihm Anstrengung. Und in der steinvollen Blase, an der er sterben wird, scheint sich diese lebenslange Anspannung in gewisser Weise materialisiert zu haben. 1810 stirbt Königin Luise von Preußen, 34-jährig, plötzlich. Der König ist trostlos. Es scheint, dass ihm dieser Tod mehr zusetzt als das drohende Todesurteil für Preußen. Unvergänglich soll sie werden, die Königin. In Marmor, im Mausoleum. Das Mausoleum baut Gens. Das Grabmal soll der beste Künstler Europas fertigen. Canova, Thorvaldsen, Schadow reichen Entwürfe ein. Rauch ist Sieger im Wettbewerb. Er soll das Grabmal der Königin schaffen. Im Charlottenburger Schloss, in einem als Werkstatt hergerichteten Raum, beginnt er mit dem Tonmodell unter den Blicken und unter den Tränen des Königs. Dieser nüchterne Mann, entschlussschwach und starrsinnig, dieser Regent, der von der Welt in Ruhe gelassen werden will, zeigt sich unverhohlen empfindsam. Rauchs kühler Klassizismus rührt ihn mehr als Schadows belebter Ausdruck. 9 Monate arbeitet Rauch an einem Tonmodell in Berlin, ehe er damit nach Carrara reist. 9 Monate, die seine Zukunft zweifach bestimmen werden. Mein lieber guter Vater, lange hoffte ich schon auf einen Brief von dir, da du sagtest, du wolltest mir den 15. schreiben. Allein ich habe noch keinen erhalten. Wie lange bist du denn gereist, ehe du in Carrara angekommen bist, wo so viel Merkwürdiges zu sehen ist? Auch ich kann einige Hoffnungen haben, diese schöne Reise einmal zu machen, und zwar mit einem Vater, welchen ich so innig liebe und so vieles schuldig bin. Schon darum würde sie mir angenehm sein, denn ohne dich würde ich doch nur Langeweile haben. Lebe wohl und schreib ja recht bald. Und vergiss nicht, deine Agnes. Meine liebe Agnes, ich bin früher, als ich erwarten durfte, am Dienstagabend froh und munter hier im schönen grünen Tale bei meinen Arbeiten und Freund Tieck angekommen. Ich kann dir nicht genug rühmen, wie angenehm mir diese geschienen und wie wohltätig sie auf meine Gesundheit und Laune gewirkt hat. Heute früh habe ich schon angefangen, mit meinen Leuten zu arbeiten, und es deucht mir, als hätte alles ein anderes Geschick, hier Bildhauer zu sein, als ihn in Berlin zu spielen. Aber wie viele Arbeiten haben sich gehäuft, die meine Hand bedürfen. Ich werde sehr fleißig sein müssen. Nun leb wohl, meine liebe Agnes. Sei recht folgsam und gut, womit du mich zum Glücklichsten machen wirst, und sei dabei fleißig, wie du kannst. In einem Monat schreibe ich wieder und erhalte indessen deine lieben Zeilen. Ich küsse dich. Behalte lieb deinen dich liebenden Vater. Christian Rauch. Rauch hatte eben den Hofdienst quittiert und stand in Begriff, nach Italien aufzubrechen. Bis zur Abreise war noch etwas Zeit geblieben fürs volle Leben, für das er sich Wilhelmine Schulze ausgesucht. Übrigens hübsch von Gestalt, aber sehr hässlich von Kopf. Tochter des Bierschankwirts an der Schleusenbrücke und Wäscherin im Schloss. Agnes war zur Welt gekommen und Rauch war abgereist. Jetzt, 7 Jahre später, traut er seinen Augen nicht. Eine schlanke, zierliche Gestalt von Kolorit wie ein italienisches Kind. Er hat ein Abbild der Mutter erwartet und findet ein hübsches, kleines Mädchen. Ein damals zurückgelassenes Pflänzchen, das sich zwischen Bierfässern, Bierkutschern und Biertrinkern zu einem reizenden Blümchen entwickelt hatte. Rauch jubelt und veranlasst umgehend die beste Erziehung, die zu haben ist für seine Tochter. Mit Humboldts Hilfe wird Agnes im vornehmen Luisenstift aufgenommen. Und obwohl auch Rauch hätte wissen müssen, dass ein Lottogewinn nicht selbstverständlich den zweiten bedingt, schwängert er Wilhelmine Schulze, fast gar keine Bildung genossen, schwängert er sie ein zweites Mal und macht sich wieder nach Italien auf. Das kleine Mädchen, das dann geboren wird, bekommt keine gute Mitgift auf den Weg. Schwächlich, kränklich, unansehnlich steht Dorothee oder Doris, wie sie schließlich genannt wird, das demütigende Leben eines zurückgesetzten Menschen bevor. Erst nach 50 Jahren wird ihr ein klein wenig Genugtuung verschafft. Der Vater braucht sie jetzt. Sie. Und nicht die schöne, kluge, lebensgewandte, die geliebte Agnes. Er braucht Doris. Meine liebe Doris. Mit ihrem großen, derben Gesicht unter der spitzen Haube, den groben Händen, die zur Faust halb gekrümmt auf dem weiten, dunklen Faltenkleid liegen. Er braucht ihre Fürsorge und ihre Umsicht. Sie bittet ihn das erste Mal um etwas. Du wünschtest dir nur einen Brief während meiner Abwesenheit, und diese Bescheidenheit ist's, welche dir den vierten bringt. Wie sehr der Vater ihr jetzt verbunden ist, kann sie an Agnes Eifersucht sehen. Natürlich ist Agnes nicht aus des Vaters Gunst gefallen. Der Vater hält fest an dem, was er Familie nennt. Die Mutter der Kinder gehört nicht dazu. Er hat beide Kinder adoptiert. Aber die Mutter muss weichen, aus seinem Gesichtsfeld und aus dem der Kinder. Rauch ist 35, als Doris geboren wird. Er hat den ersten großen Auftrag des preußischen Königs und er will den Erfolg, den künstlerischen und den gesellschaftlichen, will's mit aller Kraft. Eine ungebildete Wäscherin hat da neben ihm keinen Platz. Wilhelmine wird später einen Glaser heiraten und in Rauchs Leben nicht mehr erscheinen, auch nicht mehr in dem ihrer Kinder. Einen Wunsch bitte ich dich, mir zu erfüllen, liebe Agnes, welchen ich dir zu äußern vergaß. Er ist, wenn dich deine Mutter besucht, dass du alles, was du mit ihr oder sie mit dir zu sprechen hast, in dem gemeinschaftlichen Zimmer der Erzieherin abmachst. Auch wünsche ich die Begleitung zur Treppe oder Tür so kurz als möglich, da es ohnehin nicht schicklich ist, lange da zu verweilen. Ganz und gar aber wünsche ich nicht, dass du mit ihr im Garten spazieren gehst. Wenn du mich lieb hast, so wirst du diesen meinen Wunsch erfüllen. Agnes ist 12, als sie vom Wunsch des Vaters erfährt. Sie ist ein gehorsames und kluges Kind. Sie trennt sich von der Mutter und wird sie in den Briefen an den Vater nicht mehr erwähnen. Mit 51 hat Agnes in ihr Tagebuch geschrieben: Am 1. Dezember abends 7:30 starb meine Mutter an der Wassersucht im 71. Jahr. Doris und ich hatten sie in Begleitung von Marie noch am 14. November besucht, wo sie schon recht an Kurzatmigkeit litt und geschwollene Füße hatte. Das Wiedersehen mit uns hat ihr Freude gemacht. Sie hoffte auf ein nochmaliges, aber der Tod kam dazwischen. Es scheint, als hätte Rauch sein Verhalten bedauert und Konsequenzen daraus gezogen. Er misstraut künftig seinen Gefühlen und verschließt sich. Er wird zur imponierenden, kalten Erscheinung, wird der ehrgeizige, reizbare und disziplinierte Künstler mit Geheimratswesen. Welche Anstrengung es kostet, heiter zu sein. Ein einsamer Mann, der sich Lebensprobleme in der Werkstatt abarbeitet. Kein Heil außer der Arbeit. Ab und zu brechen die eingesperrten Gefühle aus und zeigen sich in fast hysterischen Reaktionen. Er wird dann krank, wochenlang. Ein Zusammenbruch, aus dem ihm nur die Welt aufhelfen kann mit Anerkennung und Bewunderung. Sonntagmorgen im Mai und schön, fast um romantisch zu werden. Und die Glocken läuten und die Jogger rennen und die Alten humpeln an ihren Stöcken durch den Park. Und mir entgegen kommen zwei dicke Frauen. Und neben ihnen ein schmächtiges Kind auf einem kleinen Fahrrad. Hält an und keuchend bleiben sie stehen und »Du musst dich stärken«, sagt die eine, »und pass auf, dass die Spatzen nichts davon kriegen«, die andere, und schiebt dem Kind einen Schokoriegel in den Mund. Vor dem Eingang des Mausoleums unter dem Säulenportal fegt ein massiger Mann unsichtbaren Schmutz und tritt jetzt ein in den hohen, kühlen Raum und verschwindet in einer schmalen Kassenzelle wie in einer zweiten Haut. Die Tür steht offen und die Vogelstimmen dringen her. Und manchmal flöge auch einer herein, aber nicht mehr hinaus und lege dann irgendwann tot dahinten. Und er deutet zu den schwarzen Säulen. Ach, all die toten Viecher. Und hinter den schwarzen Säulen die toten Königinnen und Könige. Nein, die Toten liegen ja unten in der Gruft in ihren Zinksärgen. Hinter den Säulen also die vier Grabmale. Und eines hatte dort nur stehen sollen. Das der geliebten Frau, ein Andachtsbild für den trauernden König. Der liegt jetzt neben ihr. Und vor ihr der Enkel samt Gemahlin, Kaiser Wilhelm I. mit Augusta. Die Königin Luise ist die schönste Alhi. Und jemand hat ihr Blumen zu Füßen gelegt. Immer noch, fast 200 Jahre nach ihrem Tod, leben ihre Verehrer. Sie liegt ausgestreckt auf einer Kiene, dem antiken Bett, den Oberkörper leicht erhöht, den Kopf zur Seite geneigt. Ein sanfter Schlaf, ein ewiger Schlaf und nichts von Tod und Verwesung. Die Zeit steht still, das Unvergängliche erscheint. Die Schrecken des Todes waren zu einem im Diesseits übernatürlichen Sein sublimiert. seit die vernunftbetonten Aufklärer den Trost des Jenseits als unvernünftig ausgemacht hatten. Rauchs Erfolgsstück, dieses Grabmal der preußischen Königin Luise, ist dem umfassenden Blick durch eine Absperrung genommen. Luisens Kopf ist vom Betrachter weg nach rechts geneigt zum König hin, der würdevoll und ernst und preußisch schlicht in Uniform neben ihr liegt. Die Füße senkrecht in Schuhen mit eckigen Kappen und Gehfalten voll dunklem Staub. Schuhe, die ans Ende des Lebens gegangen sind. Auch das Grabmal Friedrich Wilhelms III. Stammt von Rauch. 30 Jahre nach Luisens gefertigt, formvollendet und eindruckslos. Ich bin allein im Mausoleum und ich ducke mich hinter die Säule und steige über die Absperrung. Und Luise, in ein feines Gewand gehüllt, nach Vorschrift des Königs so leicht und fein, dass die Formen des Körpers durchscheinend vorgestellt werden können. Luise in diesem faltenreichen, körperschmiegsamen Gewand liegt, die Beine übereinander geschlagen, in fast heiterer Entspanntheit auf ihrem Leichentuch. 2 Jahre hat Rauch an dem Grabmal gearbeitet und fast wäre die Tote ein zweites Mal vergangen, als das Schiff mit seiner Fracht aus Carrara gekapert wird. Aber da taucht die Skulptur wieder auf, trifft ein in Berlin, gerade noch rechtzeitig zur Rückkehr des Königs aus Wien. Sein erster Gang sei der zum Mausoleum gewesen, durch dessen geöffnete Tür der Blick bis zum Schloss reicht. Und da kommt er die dunkle Tannenallee entlang, der König, groß, schmal, frühzeitig kahl, steif und wortlos, geht auf Gänzens Bauwerk zu, tritt ein in die kühle Dämmerung des Raumes, in dem der weiße Marmor leuchtet, blickt in das heitere Gesicht der Königin und bricht in Tränen aus. Das Signal zum großen Krieg gegen Napoleon hatte der Eisenfresser York gegeben. Ludwig Graf York von Wartburg, ein Altpreuße, der sich dem neuen Reformer aufs Heftigste widersetzte. Und die Entlassung des Freiherrn vom Stein, ein unsinniger Kopf ist schon zertreten, als Befreiung vom Übel sah. Das andere Natterngeschmeiß wird sich in seinem Gift auflösen. General York hatte 1812 in Tauroggen heimlich und eigenmächtig mit Russland einen Neutralitätspakt geschlossen und damit Napoleon die erzwungene Gefolgschaft aufgekündigt. Die sich abzeichnende Niederlage Napoleons war die Gelegenheit gewesen, die Allianzen neu zu mischen. Statt Frankreich und Preußen gegen den Rest der Welt standen nun Russland, Österreich und Preußen gegen Napoleons Frankreich und dessen furiosen Machtrausch. Was dann erfolgreich stattfand, war nicht zuerst ein Krieg gegen Frankreich. Es war ein Krieg der alten feudalen Mächte gegen die Ideen der französischen Revolution. Als Friedrich Wilhelm III. Vom Wiener Kongress zurückkehrt, hat er die alte Zeit im Gepäck. Die neuen revolutionären Ideen sind auf dem Schlachtfeld kurz und klein gehauen, Napoleon auf St. Helena festgesetzt worden und die alte Obrigkeit krallte sich wieder fest an den Stühlen der Macht. Die Zeit der Restauration, reaktionär und romantisch, hat begonnen. Preußen ist jetzt Friedensstaat in einem Friedenssystem und wird es mehr als 30 Jahre lang bleiben. Friedrich Wilhelm III. Weiß, wem er den Frieden verdankt und will die Kämpfer der Befreiungskriege mit einer Denkmalstraße ehren. Friedrich Schinkel wird für die städtebauliche Planung, Christian Daniel Rauch für die plastische Ausführung berufen. Schinkel soll die neue Wache bauen, Rauch 2 Kriegshelden davor platzieren. Scharnhorst, der Heeresreformer, gehört für den König in die erste Reihe der Helden, neben Bülow, den Verteidiger Berlins. Nach Leipzig und Waterloo, ich wollt, es wäre Nacht oder die Preußen kämen, ist das Heer wieder Fundament für Preußens Glanz und Gloria. Also, Bülow auf den Sockel und Scharnhorst daneben. Mit Bülow und Scharnhorst in Gips und Aufträgen für 20 höfische Büsten reist Rauch zurück nach Carrara. Zum 3. Mal. In Carrara hatte die Feinheiten im Umgang mit Marmor gelernt. Die dortigen Steinmetze sind in der Karesischen Akademie ausgebildet und die besten Marmorarbeiter überhaupt. 2 Jahre bleibt er in Italien, arbeitet, sieht Neapel, Florenz, Bologna, Padua und Venedig, Bildungsreisen allesamt, auch um antike Kunst und Abgüsse mitzubringen für Schinkels neu gebautes altes Museum. Tieck führt die Werkstatt in der Zwischenzeit. Friedrich Tieck, Bruder des romantischen Dichters Ludwig, ist mit den Musenstatuen im Weimarer Schloss bekannt geworden. Goethe hatte den jungen Bildhauer berufen. Tieck, selbstbewusst und leidenschaftlich, ein Rauch entgegengesetzter Charakter, arbeitet in Carrara an Büsten für den bayerischen Kronprinzen. Beide leben in derselben Unterkunft. Hätte ich Tieck dort nicht gehabt, ich wäre gestorben. Beide arbeiten im selben Atelier. Es wird daraus eine lebenslange Zusammenarbeit werden. Produktiv und problematisch. Meine liebe Agnes, nach sehr langem Warten erhielt ich endlich deinen lieben Brief Nummer 2, vom 19. datiert, aber ohne den Monat anzugeben. Die Frau Kriminalrätin Wunderer wird dir deutlich gemacht haben, wie ich deine Briefe wünsche. Du scheinst sehr zerstreut zu sein, nie ordentlich meine Wünsche zu verstehen. Hüte dich vor der Zerstreutheit. Das ist ein gar böses Übel, lässt sich schwer wieder vertreiben. Die weite Reise von Carrara nach Rom war sehr angenehm und mir insbesondere angenehmer, je näher ich dem Ziele kam. Die Heerstraße von Siena bis Rom war seit einem Jahr mit Straßenräubern sehr angefüllt. Und überall sieht man Kreuzchen oder Zeichen, wo unglückliche Reisende durch selbige ums Leben kamen. Aber es wird noch interessanter. Jede Meile fast sieht man an hohen Stangen Schenkel und Arme dieser Mörder zum Zeichen der Warnung aufgehangen. Gerade an der Stelle, wo ich im März ausgeplündert wurde, hing auch ein schöner Arm. Hat mir viel Freude gemacht. Wahrscheinlich der, welcher mir die Flinte unter das Kinn hielt. Glaube aber ja nicht, dass sich das hier gar so grässlich ausnimmt. Gar nicht. Es ist, als gehöre es hierher. Denn die schöne romantische Gegend, die majestätische Lage von Rom, die jenseitigen beschneiten Apenninen, macht dies alles ganz und gar verschwinden. Nie ist mir Rom so schön vorgekommen als gerade itz und bin deswegen überglücklich. Schade, dass ich nur wenige Wochen hier sein werde und dann wieder nach Carrara zurückkehren muss. Welches Paradies müsste es sein, hätte man unsere Brandenburger Freunde hier, überhaupt deutsche Sitten. Ich kann's dir kaum aussprechen, wie widerwärtig mir die Menschen in Italien sind. Mein lieber guter Vater, du wolltest wissen, warum ich nicht öfters zu Schinkels und Beutz gehe. Aber du kennst mich darin. Ich denke immer, es wird ihnen unangenehm sein. Und wenn sie es wollten, so dächte ich, würden sie mich schon abholen lassen. Gewiss den Grund, warum ich nicht hingehe, rechtfertigen. Und es kann mir keiner verdenken, da ich doch außerdem noch sehr blöde bin. Nun leb recht wohl, mein lieber Vater. Viele Grüße habe ich dir von meiner Erzieherin Mamsell Grundeis zu bestellen. Deine gehorsame Tochter Agnes. Als er aus Italien zurückkehrt, wird er krank. Eben noch hat er seine starke Gesundheit gelobt, schon ist er aufs Schwerste erkrankt. Ein Nervenfieber, das sich über Wochen hält. Ein Ausdruck allerhöchster Verzweiflung, diese Krankheit. Stündlich empfind ich's tiefer und bewahrheitet. Kein Heil außer der Arbeit. Man hat ihn zur Untätigkeit verurteilt. Man hat ihn in vollem Laufe ausgebremst. Scharnhorst und Bülow und Zar Alexander I. stehen unfertig mit ihm vor verschlossener Tür. Der König hatte ihm ein Atelier in Aussicht gestellt, aber nichts steht bereit. Mit Frustrationen kann er nicht umgehen, in keinem Bereich, am wenigsten bei der Arbeit. Dieser kalt erscheinende Ernst verliert sich dann in einer nahezu hysterischen Auflösung. Wenn er nicht arbeiten kann, ist er ohne Halt und stürzt ab. Keine Geduld, keine Gelassenheit. Kleine Enttäuschungen schon, das Warten auf die Genehmigung eines Entwurfs, eine falsche Werkaufstellung, treiben ihn an den Rand des Zusammenbruchs. Der frühzeitige und dauerhafte Erfolg hat ihm da kaum helfen können. Auf einem Rasenstück zwischen Oper und Operncafé sehe ich die drei von hinten. Alle drei mit diesem faltenreichen antikischen Überwurf. Alle drei in Bronze und reichlich patiniert. Gneisenau, mit Schande werden wir untergehen. Gneisenau rechts außen streckt den Arm zu den Ästen der Linden und schaut leicht ungehalten ins Gras. Denn wir dürfen nicht verhehlen, die Nation ist so schlecht wie ihr Regiment. Blücher, dieser kluge Stratege mit der Mischung aus Attack und Rückzug, hat den Fuß auf der Haubitze wie der Erzengel Michael auf dem Höllendrachen, in der rechten den gezückten Säbel. Und Jörg, links außen, Jörg von Wartenburg, der Eisenfresser, beide Hände auf den Degen gestützt, blickt hinüber zur 180-jährigen Platane, die eingepflanzt wurde, als er drüben vor der neuen Wache mit Blücher und Gneisenau Posten bezogen hatte. Blücher ist in seinem Stillstand der aktionsreichste der drei. Und sein zur Seite gewandter Kopf, sein konzentrierter Blick, die Spannung seines Körpers verlebendigen diesen Marschall vorwärts, wie er bei Waterloo erscheint. Und Wellington hat schon fast alle Hoffnung fahren lassen. Und ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen. Und da prescht er heran, der Preuße Blücher, mit seiner Schar, von der gleich viele leblos zurückbleiben werden. Aber, hurra, der Sieg über Niklas Bonaparte von Teufelsgnaden ist errungen. Es ist ein ungepflegtes Rasenstück, auf dem die drei sich aufpflanzen und tatsächlich fast unsichtbar sind. So grün im Grün ist ihnen die Patina gewachsen. Und unsichtbar für die drei, hinter der gewaltigen Platane an der sechsspurigen Straße, ihre Kollegen Scharnhorst und Bülow, ganz in Weiß, in bestem Carrara-Marmor. Auch sie haben am lustigen Denkmalrücken teilgenommen. Weg von der neuen Wache, ab ins Depot, aus dem Scharnhorst sich befreien konnte, weil er, als Witz der Geschichte, mit seinen liberalen Reformen der Nationalen Volksarmee als Ahnherr galt, während Bülow dem Zeitgeist fremd und hinter Gittern blieb. Touristen strömen hin und her ohne Blick fürs Randständige. Doch aus einem vollbesetzten Bus springt jetzt ein Japaner, zückt schon im Lauf den Fotoapparat und schnell zwei Schüsse von Scharnhorst und eilends zurück und weiter. Zu Ostern ist Rauchs Atelier fertig und zwei Stockwerke darüber seine Wohnung auch. Schinkel hat das alte Lagerhaus der kurmärkischen Wollmanufaktur in der Klosterstraße umgebaut. Ein Gebäude aus dem frühen 14. Jahrhundert. Eine Burg ehedem für die brandenburgischen Kurfürsten und jetzt Wohnhaus und Atelier für Künstler. Auch Tieck ist in die Klosterstraße gezogen, wohnt und arbeitet dort. Noch treten sie gemeinsam auf, Rauch und Tieck, jeder als eigenständiger Künstler. Schinkel beschäftigt beide. Beim Monument der glücklichen Kriegsereignisse, dem Denkmal auf dem Kreuzberg, das an die Befreiungskriege von 1813 erinnern soll, und bei den Arbeiten für sein Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Dann kommt Goethe. Herr Staatsrat Schulz brachte mir drei würdige Berliner Künstler. Schinkel, Tieck und Rauch sind im Geheimrat, der gerade in Jena weilt, hochwillkommen. Man sah gleich, ob man sich verstanden hatte. Goethes Büste soll gefertigt werden. Heute fange ich seine Büste in Ton an, schreibt Rauch an Agnes. Aber dann fängt er doch nicht an. Denn da sitzt bereits Tieck mit seinem Tonklumpen vor Goethe. Und Rauch zieht sich gekränkt zurück. Goethe kennt und schätzt Tieck seit dessen Skulpturen fürs Weimarer Schloss. Und Tieck soll nicht nur Goethes Büste, sondern auch das Relief Knebels, Goethes Urfreund, fertigen. Rauch knallt also die Tür, wenn auch nur in Gedanken, denn er bleibt stets ein Mann von bestem Anstand. Er zieht sich schmollend zurück. Es braucht das diplomatische Geschick des Staatsrates Schulz. Rauch arbeitet mit großer Schnelle und Gewandtheit, schreibt er in einem Eilbillett an Goethe. Sehr gern wird er neben Tieck sitzend arbeiten. Ich rechne darauf, dass es Ihnen möglich sein wird, die guten Leute so unbefangen, wie es immer sein sollte, in Gang zu bringen. Eine leichte Übung für Goethe. Eine lebhafte, ja leidenschaftliche Kunstunterhaltung ergab sich dabei, aus der zwei Büsten Goethes und dessen Eintrag in die Tag- und Jahreshefte wuchsen. Für Rauch hat sich die Überwindung der gekränkten Eitelkeit gelohnt. Seine Büste des 70-jährigen Goethe ist eine der bekanntesten geworden. Tieck aber hat die Zusammenarbeit mit Rauch einen Stachel ins Fleisch getrieben, der ihn über die Jahre hin immer wieder aufschreien lässt. Rauch braucht den Künstler Tieck als Mitarbeiter und Tieck lässt sich darauf ein. Er tritt in stillem Übereinkommen hinter Rauch zurück. Tieck wird die Berliner Bildhauerwerkstatt gründen, zusammen mit Schinkel und Rauch, wird Direktor der Skulpturensammlung und schließlich Direktor der Kunstakademie werden. Aber er behält die Rolle des Zweiten an Rauchs Seite. Rauch sagt, Tieck habe seinen Porträts Anmut und Idealität einverleibt. Tieck sagt, dass Rauch mir später oft viel Schaden angetan, mag er bei sich verantworten, indem er nicht nur Arbeiten, welche ich erhalten konnte, entweder selbst übernahm oder anderen zuwies, ja selbst mir oft die Arbeit entzog. Ich will ihn deshalb nicht anklagen. Es ist Egoismus, von welchem er selbst keine Ahnung hat, da er es ohne Gedanken tut. Seine Gedanken hat Rauch auf die Arbeit geworfen, und der Ort seines Arbeitens ist ihm Zuflucht und Sicherheit. Meine Werkstatt, meine Heimat, hat er unter eine Lithografie geschrieben, die ihn als 70-Jährigen in seinem Atelier zeigt, einer weiten Flucht ineinandergehende Räume mit hohen Gewölbedecken und dickmaurigen Fensternischen. Bis zum Tod arbeitet er dort. Wie ein Nagelschmied, immer am Feuer. 36 Jahre lang. Er steht, ein großer, schlanker Mann in dunklem Anzug, hellem Mantel, mit Sandbrett auf weißem Haar, eine elegante Erscheinung. Steht sinnend mit leicht vorgeschobenem Unterkiefer, steht neben einem hölzernen Gestell, auf dem zur letzten Feinarbeit die Büste Friedrich Wilhelms IV. Aufgebaut ist. Im Raum verteilt die Abgüsse seiner Arbeiten. Ausstellungsstücke für die Besucher, die zahlreich sind, 180 in einem Jahr. Sie treten ein in seine Werkstatt, die Könige und Fürsten und Prinzen und Prinzessinnen. Und deutschlandweit und bis nach England und Russland wollen sich die Hoheiten von Rauchs Hand in Marmor sehen. Rauch liefert, was gewünscht. Er klagt, dass er bloß Nasen und Frisuren macht. Er spricht von der Sehnsucht nach etwas nackten Beinen und Schultern und kann sie nicht verwirklichen. Das Nackte daran ist zu meinem großen Schmerz, ich möchte sagen zu meiner Verzweiflung, abermals gestrichen. Aber es ist eine Verzweiflung im Stillen. Kein Wutausbruch, keine Verweigerung, kein Aufkündigen der Arbeit. Höflich lächelnd, sich verbeugend, tritt er als Künstler zurück hinter die fordernden Wünsche seiner Auftraggeber. Eine Ergebenheit, die in der tiefen Bewunderung der Monarchie und, wie es scheint, in Dankbarkeit wurzelt. Kaum ist Rauch in der Klosterstraße etabliert, holt er Agnes zu sich. Agnes hat die Ausbildung in der Luisenstiftung beendet und ist mit 16 reif für den Eintritt in die Gesellschaft. Rauch führt sie ein, nimmt seine Tochter mit zu Empfängen und Gesellschaften und sonnt sich in ihrer Schönheit und Gewandtheit. Als Amalie Lieberkühn, eine Breslauer Professorentochter, meine liebe Freundin, die Klosterstraße 75 als Haushälterin betritt, beginnt Rauchs bürgerliches Leben. Amalie kann alles. Sie wirtschaftet, ist fürsorglich und liebevoll. Doris, 9-jährig, kommt jetzt aus der Pflegefamilie in ihre Obhut. Sie wird neben Amalie alt werden und mit ihr um Rauch kreisen, in ungebrochener Bewunderung. Meine liebe Agnes, in der angenehmen Hoffnung, dich, Mademoiselle Lieberkühn und Herrn Tieck mit Schinkel hier zu sehen, schreibe ich schnell diese Zeilen. Bis 9 Uhr werde ich euch im Wirtshause erwarten. Später aber Monsieur Schiefer, welcher euch dann auch nach Sanssouci begleiten kann und mich herausrufen wird, da er weiß, wo ich arbeite. In des Königs Bibliothek nämlich. Gestern habe ich die Büste der Prinzessinnen angefangen. Die Prinzessinnen und alle haben mich recht gnädig und freundlich aufgenommen. Ja, sogar am Abend hatte ich das Glück, mit ihnen, dem Prinzen, spazieren zu gehen. Ich zog auch Handschuhe an. Nun lebe recht wohl, grüße Madame Lieberkühn, Herrn Tieck und Schinkels bestens und küsse dich. Dein getreuer Vater, Christian Rauch. Gerne hätte ich gleich deine Zeilen, mein lieber guter Vater, beantwortet. Aber in dem Augenblick, wo sie in meine Hände kamen, waren wir alle sehr damit beschäftigt, Himbeeren, Johannisbeeren einzumachen, welches uns auf einige Tage von anderen Pflichten abgehalten hat. Auf die Büste der Prinzessin bin ich recht begierig, denn aus diesem Bildnis wird man erst ihr Gesicht kennenlernen. Ich will nur wünschen, dass es dir nicht allzu viel Mühe macht, da du eigentlich doch ein abgesagter Feind von allem Porträtieren bist. Nun leb wohl und vergiss unter Marmorsäulen und neben Prinzessinnen nicht ganz deine dich innig liebende Agnes. Arbeit ist Rauchs Lebensgarant und ist ihm beides, Glücksbringer und Unglücksbarriere. Er ist 67, als dieser Tag war, wenn nicht der glücklichste, doch einer der allerglücklichsten meines Lebens, als dieser Tag die königliche Genehmigung für das Denkmal von Friedrich II. Brachte. Und er ist 51, als ein Unglück in sein Leben fällt. Ein Unglück, das sein so angestrengt festgelegtes und geplantes Leben um ein Haar dauerhaft beschädigt hätte. Agnes ist 23, als sie den Historienmaler Paul Mieler heiratet. Mit Mieler, Sohn eines Berliner Justizrats, hat Agnes eine gesellschaftlich anerkannte Wahl getroffen. Rauch hat dem Schwiegersohn bereits mehrere Aufträge verschafft, ihm ein Atelier und dem Paar eine Wohnung im Lagerhaus eingerichtet. Und Rauch blickt in eine Zukunft familiären Glücks. 2 Tage nach der Hochzeit ist das Zukunftsglück zerstört. Mila hatte den Aufstand geprobt. Keine Hochzeitsnacht, schwerste Vorwürfe. Mila behauptet, die Braut sei keine Jungfrau mehr gewesen. Und was weder die Rede noch die Feder auszusprechen vermag, Agnes sei Opfer väterlichen Missbrauchs geworden. Ich lernte einsehen, dass ich's nicht mit einem wahnsinnigen, sondern mit einem durch beleidigten Stolz zur höchsten Bosheit exaltierten Bösewicht zu tun hatte. Mila ist impotent. Und um das Gesicht, seine Ehre, wie er sagt, zu retten, hängt er der Braut den Makel an. Der Fall wird zum Gesellschaftsklatsch. Auch Goethe erkundigt sich bei Zelter und erfährt, wie man in Berlin die Angelegenheit sieht. Der Vater des Mädchens wird am meisten bedauert, der noch an einem früheren Missverhältnis zu schleppen hat, dessen Frucht diese Tochter ist, und nun rühren sich die beiden Familiengeschichten wie ein stinkender Brei ineinander. Die befürchtete Diskriminierung von Vater und Tochter in der Gesellschaft bleibt aus. Rauch und Agnes erfahren Mitgefühl und Anteilnahme. Und obwohl ihr Ansehen nicht gelitten hat, weiß Agnes doch, was diese missglückte Ehe bedeutet. Des Lebens Mai, mir hat er abgeblüht. Agnes hat ausgeheiratet. Und dann taucht Eduard auf. 1,5 Jahre nach der ersten Hochzeit feiert Agnes die 2. im Stillen, fast Geheimen. Schleiermacher hält die Traurede. Eduard Dalton ist Mediziner und hat eine Dozentur für Anatomie an der Berliner Akademie der Künste. Rauch setzt umgehend die Hebel seiner Beziehungen in Bewegung, um den Schwiegersohn voranzubringen. Und Eduard erhält die Professur für Anatomie und Physiologie in Halle. Halle ist mit Rauch verbunden. Er hat für die Stadt den Wohltäter der Armen August Franke auf den Sockel gestellt. Jetzt lässt er dort für Tochter und Schwiegersohn ein Haus bauen. Es ist sein Haus, nach seinen Vorstellungen entworfen, mit seiner Kunst geschmückt. Ich bereite mir damit die angenehmste Beruhigung, meine letzten Lebenstage mit den meinigen unter Erinnerung tätigster Zeit zu verleben. Rauch ist präsent in diesem Haus in Halle. Auch wenn er in Berlin und in der Welt ist, ist er mit Agnes und Agnes ist mit ihm verbunden. Auf eine Weise, dass eigentlich und dann tatsächlich niemand mehr dazwischen passt. Eduard fühlt das schon lang und hat nach 12-jähriger Ehe schließlich dem Schwiegervater: Es trat der Wendepunkt meines bisher geträumten Lebensglückes in mein Haus, von den Schwierigkeiten seines Ehelebens berichtet. Mama war eine sonnige Natur, schreibt Agnes jüngste Tochter kurz vor ihrem eigenen Tod. Welcher Schönheit, Liebenswürdigkeit und der Zauber einer geistig graziösen Begabung im Leben und bis ins Alter hinein unendlich viel Liebe und Bewunderung eingetragen hat. Und welche, trotz aller unerschütterlichen Neigung seitens meines Vaters, doch so oft nur ihm die Dinge nicht recht machen konnte und der es schwer verzieh, dass sie an ihrem geliebten Vater von ganzer Seele hing. Unser Zeitalter liebt den Dampf, alles soll Karriere gehen. Die Ruhe und Gemütlichkeit leidet aber darunter. Ruhe und Gemütlichkeit waren Friedrich Wilhelm III. Nicht erst im Alter wichtig geworden. Aber jetzt, in den Jahren nach dem Wiener Kongress, kam diesem Bedürfnis die politische Situation entgegen. Russland, Österreich und Preußen, die 3 schwarzen Adler, garantierten über eine Generation hin ein perfektes Machtgleichgewicht, eine politische Meisterleistung Metternichs und trugen gemeinsam die neue Ordnung Europas. Die neue Ordnung war die alte, vorrevolutionäre Ordnung. Und das Bündnis der 3 Adler war keine Allianz gegen andere Staaten, sondern die Allianz aller Staaten gegen die nationalen, demokratischen und liberalen Kräfte der Revolution. In dieser stillen Zeit der Restauration mit ihrem romantischen Schwärmen, der biedermeierlichen Behaglichkeit und der neuen Staatsfrömmigkeit, dieser verspätete Wunsch eines Kunststaats, sich um der Staatsraison willen eine Seele zu geben. In dieser Zeit hatten einige Bürger weder die Ideen der Aufklärung noch jene der französischen Revolution vergessen. Es rumorte unter dem biedermeierlichen Idyll. Studentenrevolten, bürgerliche Opposition, Revolution. 30 Jahre lang hält der Riegel aus Polizei und Zensurbehörde. Und 30 Jahre lang dieses Doppelgesicht. Während die einen auf der Flucht vor dem politischen Haftrichter das Land verlassen, arbeiten andere an dessen künstlerischem Glanz. Während Hegel, Schelling und Ranke lehren, verschwinden Studenten im Zuchthaus. Während Reformen stillstehen, rast in nie gekannter Geschwindigkeit die neue technische und wirtschaftliche Entwicklung durch das Land. Den bedeutendsten Bildhauer Deutschlands, Rauch, will König Ludwig für das Denkmal seines Vaters haben. Bayern ist seit kurzem Königreich und will sich königlich schmücken. Es hatte von Napoleon profitiert und seinen Umfang verdoppelt. Jetzt soll Kunst der Größe Glanz verleihen. Rauch also reist nach München und beginnt mit der Verherrlichung der bayerischen Monarchie. Meine liebe Agnes, der Himmel ist wunderschön, dass ich heute die Alpen zum ersten Mal wiedersehe. Desto unheiterer aber ist der innere Zustand des Landes Angelegenheiten, dass ich 100-mal ausrufe, der Himmel möge uns lange noch fern von konstitutionellem, boshaftem, egoistischem, unreifem Geschwätz bewahren, wodurch leicht der bayerische Staat seinem Untergange wenigstens völliger Entkräftung nahegeführt werden kann. Ich glaube nicht, dass es abzuwehren ist, dass das Land in jakobinischen Sophistereien untergeht. In Baden und Württemberg soll es ebenso sein. Wozu sich noch völliger Zorn gegen Preußen gesellt, dass wir den Russen gegen das Dreckpolen Hilfe geleistet hätten. Eine Lüge, die in allen Blättern zu lesen ist, wodurch der Aufenthalt hier für mich nicht angenehm wird und Preußen mit seinem König, wie er ist, als ein gelobtes Land vorschwebt. Dein getreuer Vater, Rauch. Rauch kehrt nach Berlin zurück und beginnt mit der Arbeit an seinem größten Werk, dem Denkmal für Friedrich den Großen. Als es 10 Jahre später enthüllt wird, in dem Augenblick, wo die Hülle fiel, brach die Sonne durch und bestrahlte das zwischen den maigrünen Linden wie Gold hervorleuchtende Königsdenkmal. Als 65 Jahre nach Friedrichs Tod sein Denkmal steht, war der Held des Tages Rauch, der tief erschüttert vor seinem Werke stand. 21 Jahre lang hat er sich mit dem Denkmal beschäftigt, diesen begehrtesten und forderndsten Auftrag, den Preußen an Bildhauer zu vergeben hatte. Von Weitem wirkt sein Hut lächerlich. Zu groß erscheint er für den kleinen Mann auf seinem Ross, droht übers rechte Auge abzusinken. Er ist die Linden entlang geritten im schnellen Trab, Zügel in der linken, die rechte auf dem Sattel, ist angelangt jetzt kurz vor dem Schloss, doch blickt nach links hinüber zum Palais, in dem sein Bruder Heinrich wohnt, blickt, festgehalten dort in dieser eiseskalten familiären Nähe, hinüber zu dem Jüngeren, weiter entfernt von Zuneigung als der Mond. Gestoppt im ausholenden Trab auf 12 Metern Höhe. Der König von Preußen, Friedrich II., Friedrich der Große. Und unter dem König drängt sich die Schar der Zeitgenossen ersten Ranges. Auf den Breitseiten Feldherrn, Feldherrn, Feldherrn, säbelschwingend einige und 4 zu Pferd preschen aus den Ecken hervor. Und auf der Schmalseite die Männer der Kunst, Philosophie und Wissenschaft, im Gespräch, in Gedanken, mit Büchern, in antikisierte Umhänge gehüllt, stehen und sitzen lebensgroß 2 Stockwerke unter dem alten Fritz. Ich habe als Philosoph gelebt und will als solcher begraben werden. Stehen unter dem reitenden König als in Bronze verflüssigte und erhärtete Geschichtsschreibung des preußischen Königshauses. Auf dem Höhepunkt seiner Berühmtheit bekommt Rauch eine Einladung nach Hause. Arolsen liegt ab von der Welt, aber es ist kein Nest. Arolsen ist ein Schloss mit Stadtplanung. Hofstaat, Bedienstete, Handwerker und Kaufleute erhielten Häuser nach rangordnendem Plan. Die residierenden Fürsten sind außer Liebhaber der Macht auch Liebhaber der Kunst. Rauch wird empfangen. Es scheint mir alles erschöpft, was die Liebe nur gewähren konnte. Ich habe an diesem Abend dem Himmel laut gedankt. Er wird empfangen mit Pauken und Trompeten, mit Fackeln, Girlanden und Gereimtem. Rauch, der Sohn des Kammerlakaien aus dem Hoppenhof, Rauch wird Ehrenbürger von Arolsen. Seine Frakette ist bereits ordensschwer, die Liste seiner Mitgliedschaft in europäischen Akademien lang und die Hoheiten allerorts bitten ihn zu Tisch. Er war dort angekommen, wohin er sich als Kind geträumt, an der Seite von Glanz und Gloria. Das winzige Fachwerkhaus, 3 niedrige Stuben, der Hoppenhof, steht noch heute am Rande der Stadt, umrahmt von weiß geputzten Einfamilienhäusern mit Wagenrädern als Wandschmuck und bunten Plastikschaukeln im Vorgarten. Mit 18 hat Rauch den Hof verlassen und ist nicht mehr zurückgekehrt. Aber die Sehnsucht nach der lieben Vaterstadt ist geblieben. Die bewaldeten Berge, die Wiesenabhänge, die Felder, die ganze Nähe der lang entbehrten lieben Vaterstadt. Wie überhaupt die Sehnsucht in seinem Leben geblieben ist. Die Sehnsucht und die Trauer. Und es ist ihm bei aller Freude über Anerkennung und Ehrung die Wehmut vorherrschend. Dies, ich schnitz in alle Rinden ein. Und tatsächlich schneidet er seinen Namen in einen blühenden Apfelbaum des fürstlichen Gartens, zu dem meines Vaters Wiese auch gezogen war. Verewigt sich im Vergänglichen. Die Fürstin, die mich ersuchte, meinen Namen in den Apfelbaum einzuschneiden, schneidet in die Rinde als Abschied und Verweilen, welches auch in Gesellschaft des Hofgärtners Weller geschah, schneidet seinen Namen in einer Geste der Vergeblichkeit. Und ich gehe durch Park und Obstgarten und die Apfelbäume hängen voll kleiner Früchte und in den Stämmen kein Wort. Mit 51 Jahren stirbt Eduard, der Schwiegersohn, an Magenkrebs und Agnes kommt zurück nach Berlin. Es könnte sich nun erfüllen, was Rauch sich seit langem erträumt und jetzt mit 78, nach der Fertigstellung des Friedrich-Denkmals, ich kann Ihnen sagen, dass mich eine nie gekannte Erschöpfung ergriffen hat, jetzt möglich werden kann, was er sich wünscht, an der Seite seiner Kinder sein Alter zu verbringen. Ich bin geistig fertig, ermüdet an Leib und Seele, Perücke, Kleid und Stiefel ohne Unterbrechung seit 9 Jahren durchgemacht zu haben. Er kauft ein kleines barockes Haus nahe dem Charlottenburger Schloss für sich, die Töchter, die Enkel und Amalie Lieberkühn. Kaum ist es umgebaut, wird er krank und stirbt. Den Blick aus dem Fenster von Schloss Kunersdorf auf den Park, wie Fontane ihn beschrieb, wird niemand mehr werfen können. Noch ist alles still. Draußen leuchtet ein klarer Septemberhimmel. Luft und Sonne strömen durch das offene Fenster ein. Unter dem Fenster hin zieht sich ein Garten mit Rasenplatz und Blumenrondell. Die Gänge sind frisch geharkt. Keine Fußspur unterbricht die glatten Furchen. Nur hier und da sieht man ein Gekräusel im Sand, von einem Huhn herrührend, das sich aus dem Hof in den Garten stahl. Schloss Kunersdorf ist verschwunden, abgerissen nach dem Krieg. Die Toten aber sind geblieben. Hier in den Grabkolonnaden sind sie noch einmal versammelt, die preußischen Chronisten der Biedermeier-Gesellschaft. Die besten bildnerischen Kräfte, die unser Land hervorgebracht hat, hier waren sie tätig. Schadow, Rauch, Tieck und keiner ist an dieser Stelle hinter sich selbst zurückgeblieben. Das Grabmal des Grafen Itzenplitz stammt von Rauch. Es ist etwas Verschmitztes in diesem runden Gesicht des Grafen auf dem Marmormedaillon. Etwas wie ein Zuzwinkern. Das Wohlgefallen des Bauern an der Fülle der Natur. Eine Aufforderung, ein Zunicken. Genießt das Leben, es ist vielfältig und schön. Rauch hat es gesehen. Er hat es erfühlt, das volle Leben, und in Stein geschlagen. Leben konnte er es nicht. Wie ein Nagelschmied immer am Feuer. Der klassizistische Bildhauer Christian Daniel Rauch. Feature von Sibylle Tamin. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Tatja Seibt, Liv-Juliane Barin und Walter Renneisen. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Steffi Mannschatz, Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2007. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.